Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Jane Goodall und Diane Fossey. Unter wilden Menschenaffen. Ein Abenteuerfeature von Maya Nielsen. »1960. Tansania in Zentralafrika, gegen Mitternacht. Der Gombe-Nationalpark liegt am nördlichen Ufer des Tanganyika-Sees. Im undurchdringlichen Dickicht des Regenwaldes suchen viele Tiere Schutz. Kleine und große, harmlose und gefährliche. Auch eine Horde Schimpansen hat sich hier angesiedelt.« Die 26-jährige Jane Goodall ist nach Afrika gekommen, um das Verhalten der wildlebenden Schimpansen zu studieren. Sie sitzt auf ihrem Beobachtungsposten, einem Gipfel oberhalb eines bewaldeten Hanges, von dem sie einen guten Blick ins Tal hat. Dort haben sich ihre Schimpansen auf den hohen Baumkronen Schlafnester gebaut. Plötzlich hört sie ein kaum wahrnehmbares Rascheln. Im Schein des silbrigen Mondlichts sieht sie einen Leoparden mit steil aufgerichtetem Schwanz den Hang herauf auf sich zukommen. Dann schluckt die Dunkelheit das Tier. Und Jane Goodall hört nur noch das Tappen der näher kommenden Tatzen. Sie will auf einen Baum klettern. Aber da fällt ihr ein, dass auch Leoparden Bäume erklettern können. Im Umkreis von vielen Kilometern ist niemand, den sie zur Hilfe rufen könnte. Das Tier muss ganz in ihrer Nähe sein. Sie nimmt den scharfen Geruch, den Wildkatzen verströmen, wahr. Jane stößt einen kurzen Schrei aus. Das war das Richtige. Blitzschnell sucht das Tier das Weite. Alles ist wieder still. Aber Jane fühlt sich dennoch beobachtet. Sie kriecht durch das Unterholz den Hang hinab zurück zu ihrem Zelt, das am Ufer des Sees steht, und beendet den Forschungstag für heute. Nicht eine Sekunde hat sie das Gefühl, dass sie nicht hier sein sollte, dass die ganze Mission zu gefährlich ist. Im Gegenteil, sie weiß, dass sie genau an dem Ort angelangt ist, von dem sie als Kind immer geträumt hat. Alle Tiere dieser Erde, alles, was lebendig ist, versetzt Jane Goodall, seit sie denken kann, in unbeschreibliche Freude. Als Kind stromert sie am liebsten mit ihrem Hund Rusty, einer schwarzen Promenadenmischung mit einem weißen Fleck auf der Brust, in der Gegend herum. Mit ihm entdeckt sie entlegene, einsame Orte, an denen man Tiere beobachten kann. Eichhörnchen, Grillen, Igel, Enten. Tiere liebt sie über alles. Und ihre Mutter Van bestärkt sie in ihrer Begeisterung. Bald gehören neben Rusty mehrere Katzen, Meerschweinchen, Schildkröten und ein Kanarienvogel namens Peter zur Familie. Dass Jane in ihrem Leben mit Tieren arbeiten würde, das ist der Familie schon klar, als sie etwa 4 Jahre alt ist. Da versetzt sie nämlich ihre Familie und die gesamte Nachbarschaft in große Aufregung, weil sie für viele Stunden spurlos verschwindet, um einer drängenden Frage auf den Grund zu gehen. Beim Eierholen stellt sich ihr nämlich plötzlich die Frage: Wo kommt eigentlich das Ei bei einer Henne raus? There was the egg. Where was the hole on the hen big enough for the egg to come out? Da gab es nun also dieses Ei. Wo war nur das Loch in der Henne, das groß genug war, damit das Ei rauskommen konnte? Ich fragte alle, aber keiner konnte mir eine zufriedenstellende Antwort geben. Darum versteckte ich mich im Hühnerhaus. Das ist ein kleiner Ort gewesen mit den ganzen Boxen rundherum. Ich versteckte mich unter dem Stroh. Ich war so ungefähr 4,5 Jahre alt. Meine Mutter sagte später, ich hätte 4 Stunden lang gewartet. Ich war verschwunden und sie konnte mich nicht finden. Und als sie mich schließlich entdeckte, war ich über und über mit Stroh bedeckt. Da hätte sie, besorgt wie sie gewesen war, mich sehr leicht ausschimpfen können. Dann hätte sich meine Begeisterung wahrscheinlich sofort in Luft aufgelöst. Aber sie sah meine glänzenden Augen, setzte sich hin und hörte sich die wunderbare Geschichte an, auf welche Weise eine Henne ihr Ei legt. shriveled away, but she saw my shining eyes and sat down to listen to this wonderful story of how a hen lays an egg. So today I can close my Wenn ich heute die Augen schließe, kann ich immer noch genau sehen, wie das mit der Henne war. So eine lebendige Erfahrung. Experience. Obwohl Janes Eltern sich scheiden lassen, durchlebt Jane eine glückliche Kindheit. Sie lebt mit ihrer Mutter Van und ihrer Schwester Judy bei ihrer Großmutter auf dem Birkenhof, einem alten Haus aus rotem Backstein mit einem herrlichen Garten. Hausaufgaben macht Jane, wenn das Wetter es zulässt, grundsätzlich nur draußen, im Garten. Häufig klettert sie mit ihrem Schulzeug auf die hohe Buche hinterm Haus. Ganz hoch, bis dahin, wo sie in der grünen Blätterwelt verborgen ist. Als sie etwa 11 Jahre alt ist, verschlingt sie auf ihrer Buche atemlos die Bücher über Tarzan. Tarzan, der Herr des Dschungels, der als Baby seine Eltern verloren hat und von einer Horde Schimpansen aufgezogen wird. Der Mann, der sich von Liane zu Liane schwingend in zahllosen Abenteuern den Respekt der Dschungeltiere verdient. Und der das Herz einer schönen Frau namens Jane im Sturm erobert. And of course I fell in love with this glorious Lord Natürlich of the verliebte ich mich bis über beide Ohren in diesen glorreichen Herrn des Dschungels. Und er, was tat er? Er heiratete diese andere Jane. Really ich war unglaublich eifersüchtig. It was about that time. Aber in dieser Zeit wuchs in mir der tiefe Wunsch, wenn ich groß bin, dann gehe ich nach Afrika. Afrika. Eine Sehnsucht, die sie nie wieder loslässt. In Janes Kindheit und Jugend schmunzeln die Leute natürlich über ihren Traum. Keiner nimmt sie wirklich ernst. Nach der Schule mit 19 Jahren ist Jane erst einmal ratlos. Und was soll sie bloß werden? Mach eine Sekretärinnenausbildung, damit findest du überall auf der Welt Arbeit, sagt ihre Mutter. Überall auf der Welt? Das klingt verlockend. Das klingt nach Afrika. Jane Goodall wird Sekretärin. Und wenig später wird sie dann von einer Klassenkameradin, die mit ihrer Familie nach Kenia ausgewandert ist, eingeladen, sie in Afrika zu besuchen. Natürlich ist die 23-Jährige traurig, von ihrer Mutter und ihrer Schwester Abschied nehmen zu müssen. Aber das Gefühl, das sie am stärksten durchdringt, während sie an Deck des Schiffes steht, das sie nach Afrika bringen wird und ihrer immer kleiner werdenden Mutter zuwinkt, ist Erstaunen. Staunen darüber, dass ihr Traum dabei ist, Wirklichkeit zu werden. Die Reise ins Land der Löwen und Leoparden, der Elefanten und Giraffen, der Affen und Antilopen beginnt. Wenn Sie an Tieren interessiert sind, dann sollten Sie unbedingt Louis Leakey kennenlernen, sagt jemand zu ihr auf einer Party in Mombasa. Jane hat den Namen noch nie gehört. Dabei ist Louis Leakey der berühmteste Anthropologe und Paläontologe der Welt. Leakey ist Kurator im Museum für Naturgeschichte in Nairobi. Er hat auf sich aufmerksam gemacht durch bedeutende Knochen- und Werkzeugfunde von den Vormenschen. Er war der Erste, der durch seine Funde den praktischen Beweis dafür erbrachte, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist. Jane fasst sich ein Herz und ruft in seinem Büro an. Schüchtern bittet sie den Mann, der das Telefon abnimmt, um einen Termin bei Dr. Leakey. Ich bin Dr. Leakey. Was wollen Sie? Jane atmet tief durch und bringt ihr Anliegen vor. Sie suche eine Arbeit, die mit Tieren zu tun habe. Leakey lädt sie ins Museum ein. Sein Büro ist von oben bis unten mit Papieren und Büchern vollgestopft. Fossile Knochen, Zähne, Steinwerkzeug und vieles andere stapeln sich darin. Der hünenhaft große, temperamentvolle Mann führt die zierliche, anmutige Engländerin mit dem blonden Pferdeschwanz und dem schüchternen Lächeln durch sein Museum und bombardiert sie mit Fragen zu den verschiedenen Ausstellungsstücken. Immer kniffliger werden seine Fragen, immer mehr lateinische Fachausdrücke benutzt er. He asked me hundreds of questions about all the animals and things in the museum. And I think he was very impressed that this young girl, straight from England, with no university. Er fragte mich hunderte Fragen über die Tiere und die Ausstellungsstücke des Museums. Ich glaube, er war beeindruckt, dass dieses Mädchen, das gerade aus England kam und keinerlei Universitätsabschluss hatte, so viel wusste. Er engagierte mich vom Fleck weg als seine Sekretärin. Da war ich nun, arbeitete für Louis Leakey, den weltberühmten Anthropologen und Paläoanthropologen. Und als ich ihm erklärte, Dr. Leakey, bevor ich als Ihre Sekretärin anfange, muss ich noch die afrikanische Wildnis erleben, da nahmen er und seine Frau mich zusammen mit einer anderen jungen Engländerin mit in die weit abgelegene Serengeti, zu einer Fossilienausgrabung. Die Olduvai-Schlucht in der Serengeti. Hier gibt es Antilopen, Gazellen und Zebras und natürlich Gnus. Über 1 Million Gnus. Riesige Herden. Manchmal ziehen Giraffen vorbei. Wenn sie nachts in ihren Zelten auf den Feldbetten liegen, hören sie das Brüllen von Löwen. Endlich wilde Tiere. Die ersten Abenteuer mit ihnen lassen auch nicht lange auf sich warten. Einmal macht Jane mit der anderen jungen Museumsmitarbeiterin, die Leakeys auf die Reise mitgenommen haben, einen Spaziergang. Plötzlich fühlt sie sich beobachtet und dreht sich suchend um. Da entdeckt sie nur wenige Meter hinter sich 2 junge Löwen. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Was soll sie tun? Weglaufen kommt nicht in Frage, denn dann würden die Jungtiere sie aus purem Spieltrieb jagen. Die Löwen waren etwa 2 Jahre alt. In diesem Alter sind sie extrem neugierig. Wahrscheinlich hätten sie uns aus purem Spieltrieb gejagt, dem sie ebenso wenig widerstanden hätten wie Hauskätzchen einem Wollknäuel. Vorsichtig, fast in Zeitlupe, vergrößern sie den Abstand zwischen sich und den Löwen. Warte. Sie versuchen, auf die Höhe oberhalb der Schlucht zu gelangen. Langsam gehen sie auf den Abhang zu. Über 100 Meter weit werden sie von den neugierigen Löwen verfolgt. Erst als sie den Abhang hochklettern, bleiben die Tiere zurück. Nachdenklich sieht Leakey Jane an, als er von dieser Sache erfährt. Jane führt während der Expedition in die Serengeti viele interessante Gespräche mit Louis Leakey. Leakey hat eine ziemlich klare Vorstellung, wie unsere Vorfahren ausgesehen haben. Auch was sie gegessen haben, darüber geben ihm die Größe und die Abnutzung der gefundenen Zähne Auskunft. Was ihn aber am meisten beschäftigt, ist die Frage, wie sich unsere Urahnen verhalten haben, wie sie miteinander umgegangen sind. Verhalten versteinert nicht, bedauert der Wissenschaftler. Dennoch lässt ihm das Thema keine Ruhe. Ich möchte wissen, wer bin ich? Was hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin? Er hat die Vermutung, dass man durch die Beobachtung von Menschenaffen Rückschlüsse ziehen könnte, wie unsere Urahnen gelebt haben. Schimpansen und Menschen haben zu mehr als 96% gemeinsames Erbmaterial. Wir Menschen und die Affen haben einen gemeinsamen Vorfahren, der vor 6 Millionen Jahren lebte. Louis Leakey ist überzeugt, dass in den Schimpansen das Verhalten dieses, den Affen sowie den Menschen, ähnlichen Vorfahren weiterlebt. Leakey würde daher gerne eine Langzeitstudie an Schimpansen in Auftrag geben. Über diese scheuen Tiere weiß man so gut wie nichts. Wie leben sie? Wie verbringen sie ihre Tage? Wie ziehen sie die Jungtiere auf? Benutzen sie Werkzeuge, um an Futter zu kommen? Wie verständigen sie sich? Leakey zweifelt, ob es je zu einer umfassenden Feldstudie kommen wird. Der Forscher oder die Forscherin müsste viele Jahre damit verbringen, die scheuen Tiere zu beobachten. Fernab der Zivilisation, abgeschnitten von Freunden und Familie, ohne ärztliche Versorgung, ganz allein auf sich gestellt. Janes Herz beginnt jedes Mal zu klopfen, wenn Leakey von den Schimpansen spricht. Louis beschreibt ihren Lebenstraum in allen Einzelheiten. Sie wäre die richtige Person für diese Aufgabe. Das fühlt sie mit jeder Faser ihres Herzens. Aber sie hat nicht studiert. Zum ersten Mal tut es ihr weh, dass sie keine Wissenschaftlerin ist. Eines Tages, als sie längst zurück in Nairobi im Museum sind und Leaky wieder und wieder das Thema aufgreift, platzt es aus ihr heraus. Louis, ich wünschte, du würdest nicht immer davon reden. Denn genau das würde ich für mein Leben gern machen. Genau darauf hat Louis Leaky hingearbeitet. Er grinst breit. Für Louis Leaky steht schon lange fest, dass er in Jane die richtige Person für die schwierige Aufgabe gefunden hat. Jane, warum glaubst du, spreche ich dauernd von Schimpansen, wenn du in der Nähe bist? Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du endlich anbeißt. Dass sie keine wissenschaftliche Ausbildung hat, empfindet er sogar als Vorteil. Sie wird sich unvoreingenommen der Aufgabe annehmen. Die Behörden jedoch bestehen darauf, dass Jane nicht allein in den Regenwald geht, sondern dass sie einheimische Führer, einen Koch und eine europäische Vertrauensperson mitnimmt. Meine Mutter meldete sich freiwillig. Meine Mutter blieb 4 von diesen 6 Monaten. Sie war so wichtig für mich, weil sie all die Dinge unterstützte, die ich liebte. Am 16. Juli 1960 setzen sie mit ihren Lebensmittelvorräten von Kigoma aus über den Tanganyika-See ins Gombe-Strom-Wildreservat über, wo die Horde lebt, die Jane beobachten soll. Auf den Wellen des Sees haben sich weiße Schaumkronen gebildet. Ein kräftiger Wind pfeift über die beiden Frauen hinweg. Die steilen Abhänge mit dem zerklüfteten Wald, in dem die Horde lebt, kommen in Sicht. Undurchdringlich erscheint der Regenwald der inzwischen 26-jährigen Jane. Bei seinem Anblick kommen ihr leise Zweifel, ob sie die Schimpansen in diesem Dickicht überhaupt finden wird. Gombe riecht nach sonnenverbranntem Gras und überreifen Früchten. Als Jane an Land geht, atmet sie den Duft tief ein. Zahllose Vögel singen ihr vielstimmiges Lied. Leise rascheln die Blätter einer Ölpalme im Wind. Sie hört Paviane in der Ferne bellen. Sie ist da angekommen, wo sie immer hin wollte. When I got to Gombe, it was literally realizing my dream. I was out on my own in the forest. Als ich in Gombe ankam, war mein Traum Wirklichkeit geworden. Jetzt war ich endlich allein im Regenwald. Sechs Wochen später. Inzwischen kann sich Jane im Dickicht des Regenwaldes zurechtfinden. Sie ist vertraut mit den Wanderungen der Tiere in den 5 Tälern ihres Forschungsgebietes. Sie kennt die Horden von Pavianen, die roten Kolobusaffen, die Meerkatzen. Sie hat die gewaltigen Buschschweine beobachtet und weiß, wo nachts die Leoparden auf Jagd gehen. Einmal brach nachts eine der gefleckten Großkatzen in unmittelbarer Nähe durchs Unterholz, während sie auf ihrem Beobachtungsposten saß. Am Ufer des Tanganyika-Sees ist sie nur um Haaresbreite dem Biss der gefährlichen Wasserkobra entgangen, gegen deren Gift es kein Gegenmittel gibt. Natürlich hatte ich manchmal Angst. Es wäre dumm gewesen, nicht zu denken, das könnte jetzt gleich gefährlich werden, wenn ein Leopard auf der Jagd nach Beute in der Nähe ist. Ja klar, manchmal hatte ich Angst. Aber das sollte mich nicht davon abhalten, genau das spannende Leben zu leben, das ich leben wollte. Zahllose Herausforderungen hat Jane gemeistert. Und dennoch, sie muss ganz schön mit sich kämpfen, damit sie den Kopf nicht hängen lässt. Nur sehr selten, höchstens alle paar Tage einmal, trifft sie auf die Schimpansen. Und dann gibt es immer dieselbe Enttäuschung. Sobald sie sich den Tieren auch nur auf 500 Meter nähert, jagen sie in wilder Flucht davon. Selbst dann, wenn sich eine tiefe Schlucht zwischen ihr und der Horde befindet. Wie soll ich das Verhalten der Tiere beobachten, wenn sie sich so vor mir fürchten? Sie ist den Schimpansen keinen Schritt näher gekommen. Und jetzt hat sie auch noch die Malaria erwischt. Die gefährliche Tropenkrankheit, die durch die Stiche der Moskitos übertragen wird. Seit 2 Wochen haben sie und ihre Mutter Fieberschübe, immer um die 40 Grad. Jane wirft sich unruhig auf ihrem Lager hin und her. Sie möchte Louis Leakey auf gar keinen Fall enttäuschen. Viel Spott musste er einstecken, als er der Weltöffentlichkeit verkündete, dass er eine ehemalige Sekretärin damit beauftragt hat, eine wichtige wissenschaftliche Studie an Schimpansen durchzuführen. Manche zweifelten sogar an seinem Geisteszustand, die zarte Jane den zahllosen Gefahren des Regenwaldes auszusetzen. Sollen all die kritischen Stimmen Recht behalten? Wenn nur das Fieber nicht wäre. Mich packte die Ungeduld. Fast 3 Monate waren vergangen und ich hatte das Gefühl, noch keinerlei Fortschritt gemacht zu haben. Eines frühen Morgens merkt Jane, dass das Fieber zurückgegangen ist. Sie rappelt sich vom Lager auf und taumelt auf den steilen Hang in der Nähe des Zeltes zu. Mit vielen Pausen kämpft sie sich die Steigung hoch. Auf einer runden Felskuppe, oben auf einem Kamm zwischen 2 Tälern, lässt sie sich erschöpft nieder. Weiter kann sie es heute beim besten Willen nicht schaffen. Plötzlich hört sie Rufe. Schimpansen. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Jane holt ihr Fernglas hervor. Die Tiere sitzen auf einem großen Feigenbaum, in nur 75 Meter Entfernung im Tal unter ihr, und lassen es sich gut gehen. Schimpansen. Sie bleiben, wo sie sind. Keiner flieht. Womöglich liegt es darin, dass sie die Frau auf dem Gipfel gut sehen und sich überzeugen können, dass von ihr keine Gefahr droht. So nah ist Jane ihnen noch nie gekommen. Irgendwie weiß sie, dass damit der Wendepunkt erreicht ist. Als die Schimpansen schließlich weiterziehen, hat Jane neuen Mut gefasst. Mein Gipfel wurde schnell zu dem Gipfel schlechthin. Im ganzen Gombe-Reservat gibt es keinen günstigeren Platz für den, der Schimpansen beobachten will. Ab sofort steht sie jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und begibt sich nach einem hastigen Frühstück noch im Dunkeln auf ihren Gipfel. Wenn die Schimpansen in Sicht kommen, beobachtet sie alles, was im Tal geschieht, durch ihr Fernglas. Jetzt erfährt sie jeden Tag etwas Neues. Von ihrem Gipfel aus stellt sie fest, dass Schimpansen genau wie Menschen auf die Jagd nach anderen Tieren gehen. Sie sind keine Vegetarier, wie allgemein angenommen wird. Sie fressen Fleisch. Sie beobachtet eine Gruppe, die ein Buschschweinbaby verspeist. Jeder aus der Gruppe bekommt etwas von der Beute ab. Wenn die Schimpansen weiterziehen, klettert Jane herunter ins Tal und sammelt die Reste von dem, was sie gegessen haben, ein. Nie versucht sie, ihnen zu folgen. Sie will ihnen zeigen, dass sie keine Bedrohung darstellt. Die Tiere gewöhnen sich allmählich an ihren Anblick. Jane zieht jeden Tag dieselbe Hose und dasselbe Hemd an, um die Tiere nicht durch ungewohnte Kleidung zu beunruhigen. Auch nachts setzt sie ihre Beobachtungen fort. Dann sitzt sie im Schein des Mondes auf ihrem Gipfel. Aus dem Dunkel, das sie umgibt, dringen beängstigende Geräusche an ihr Ohr. Ein Knacken oder Rascheln, das ihr sagt, dass wieder einmal ein Leopard umherstreift. Manchmal fürchtet sie sich. Aber da ist auch diese merkwürdige Gewissheit in ihr, dass ihr nichts geschehen wird. Hierher gehöre ich. Für diese Aufgabe bin ich auf die Welt gekommen. I used to have my little flashlight or torch, and there was this friendly, comforting circle. Ich hatte immer eine kleine Taschenlampe dabei. In deren freundlichem, vertrauten Licht fühlte ich mich irgendwie sicher. Ich hörte vielleicht einen Leopard durchs Gras streifen, ganz in der Nähe war ein Knistern. Ich wusste, dass die Buschschweine da waren und aggressiv werden konnten. Aber in diesem kleinen Lichtkreis fühlte ich mich sicher. Bald kann sie die einzelnen Tiere der Horde unterscheiden. Ihre Lieblingstiere sind die lebenskluge Schimpansin Flo mit der witzigen Knubbelnase, die ihren Kindern Fifi, Fiegen und Faben eine liebevolle Mutter ist. Und ein selbstbewusster Schimpansenmann, den sie wegen seiner hellen Behaarung im Gesicht David Greybeard, Graubart, genannt hat. Er strahlt große Würde und Gelassenheit aus. 3 Monate später ist es dann soweit. Jane macht eine Beobachtung, die so bedeutsam ist, dass sich die bis dahin geltende Definition, was den Menschen von Tieren unterscheidet, als Fehlschluss herausstellt. Dabei beginnt der Tag alles andere als vielversprechend. Ich hatte einen enttäuschenden Morgen hinter mir, ohne einen einzigen Schimpansen. Erschöpft und bis auf die Haut durchnässt vom Umherkriechen im Dickicht, schleppte ich mich einen steilen Hang hinauf. Plötzlich hielt ich inne, weil ich sah, dass sich 60 Schritte entfernt von mir das hohe Gras leicht bewegte. Sie sieht durchs Fernglas und entdeckt eine dunkle Gestalt. David Greybeard. Er sitzt auf dem roten Erdhügel über einem Termitennest und beugt sich vornüber. Was macht er da nur? Vorsichtig versucht Jane, noch etwas näher an ihn heranzukommen. Sie erkennt, dass er einen Grashalm durch ein Loch in den Termitenbau herabgelassen hat. Nach einer Weile zieht er den Grashalm behutsam heraus und schlägt ihn ab. Die Termiten, die sich David Greybeard mit dem Grashalm geangelt hat, scheinen ein wahrer Leckerbissen zu sein. Eine Stunde lang labte er sich am Termitenbau, bevor er langsam weiterzog. Nachdem ich sicher war, dass er weg war, ging ich zum Erdhügel, um ihn zu untersuchen. Überall liegen abgerissene Grashalme herum. Jane greift sich einen und sticht genau wie David Greybeard durch ein Loch in den Termitenbau. Als sie den Halm wieder herauszieht, Termiten. Haben sich die Termiten daran festgebissen. Damit steht eindeutig fest, Schimpansen benutzen Werkzeuge. Wenige Tage später beobachtet Jane, dass sie sogar welche herstellen. David knickt einen Zweig von einem Baum ab, macht sorgfältig die Blätter ab und geht damit wieder auf Termitenfang. Es ist eindeutig der primitive Beginn der Werkzeugherstellung. Eine revolutionäre Beobachtung. Menschen unterscheiden sich von Tieren in ihrer Fähigkeit, Werkzeuge herzustellen und zu benutzen, war bisher die allgemeine Überzeugung. Homo faber, der werkzeugherstellende Mensch, galt als Inbegriff des modernen Menschen. Leakey ist völlig aus dem Häuschen, als Jane ihm ihre Beobachtungen mitteilt. Er schickt ihr ein Telegramm. Entweder müssen wir Werkzeug neu definieren, den Menschen neu definieren oder die Schimpansen zu den Menschen zählen. Für die Wissenschaft bedeutet das, dass der Begriff des Menschen neu definiert werden muss. Für Jane bedeutet es, dass sie im Dschungel bleiben und ihre Beobachtungen fortsetzen darf. Denn jetzt wird es ein leichtes sein, Forschungsgelder bewilligt zu bekommen. Danke, David. Der selbstbewusste David Greybeard sollte der Erste aus der Horde sein, der die Angst vor dem Menschenkind verliert. Bald lässt er es zu, dass Jane ihm auf seinen Wanderungen folgt. Ihre gemeinsamen Streifzüge sehen dann so aus. Noch in der Morgendämmerung kommt sie unter seinem Schlafnest, in dem er allein übernachtet hat, an. Schimpansen bauen sich ihre Schlafnester aus Zweigen und Pflanzen jeden Abend aufs Neue in luftiger Höhe. Mütter bauen für sich und ihre Kleinen ein gemeinsames Schlafnest. Alle anderen Tiere schlafen allein. Sobald es heller wird, steigt David herunter und bleibt erst einmal ruhig sitzen. Wie um richtig wach zu werden. Wenn er dann entschieden hat, was er tun will, geht es meist ziemlich schnell. Von einem Bergkamm ruft er mit lauten Rufen, die in der Fachsprache Panthoots heißen, nach der Gruppe. Unten aus dem Tal schallt ihm eine mehrstimmige Antwort entgegen. David macht sich auf den Weg zu seiner Horde. Jane, so dicht es geht, auf seinen Fersen. Sie beobachtet, wie sich die Mitglieder der Gruppe begrüßen. David fällt seinem Freund Goliath, dem ranghöchsten Mann der Horde, mit weit ausgebreiteten Armen um den Hals. Ein ganz ähnliches Verhalten wie bei Menschenfamilien, bemerkt Jane. Umarmen, küssen, gegenseitig auf den Rücken klopfen, Händchen halten. Sogar Handküsse sind üblich. Sie dienen nach Streits als Versöhnungsgeste. Aber auch nicht so nette menschliche Verhaltensweisen begegnen Jane in der Schimpansenwelt wieder. Boxen, treten, schlagen, ausgrenzen. Manchmal ist ein Mitglied der Horde wegen irgendetwas eingeschnappt und schmollt über eine Woche lang. Viel Zeit verbringen die Schimpansen mit dem Fressen. Im Gombe-Wildreservat gibt es allein 15 verschiedene Feigenarten. Leckerbissen für einen Schimpansen. Jane beobachtet, wie die Kinder der Gruppe spielen, wie sie sich gegenseitig jagen oder einander kitzeln. Sie sieht ihnen zu, wie sie mit einem Stock einen Ameisenhaufen in Aufruhr bringen und sich daran freuen, wenn die Ameisen hektisch durcheinanderlaufen. Sie sieht sie Purzelbäume schlagen und einander ärgern, wenn gerade kein Erwachsener hinguckt. Mit runden Früchten spielen sie Ball. Und manchmal drehen sich die Kleinen wie Menschenkinder so lange um sich selbst, bis sie taumelnd das Gleichgewicht verlieren. Schimpansenjungen neigen zu einer raueren, wilderen Art des Spielens als Schimpansenmädchen. Viele Mütter haben große Schwierigkeiten, ihren Sprössling dazu zu bewegen, ein Spiel zu unterbrechen, wenn sie selbst weiterziehen wollen. Die Erwachsenen lieben es dagegen, sich gegenseitig das Fell zu pflegen, sich zu groomen, wie man in der Fachsprache sagt. Das genießen sie wie erwachsene Menschen eine Massage. Um die Mittagszeit halten die meisten Mitglieder der Gruppe im Schatten der großen Bäume Siesta. Nachmittags zieht David Greybeard zumeist mit seinem Freund Goliath los. Und Jane verliert ihn oft aus den Augen. Als Jane Goodall eines Tages, sie ist jetzt etwa ein Jahr in Gombe, wieder einmal hinter David Greybeard herstreift, verfängt sie sich in den Lianen und kommt nicht schnell genug hinterher. Wo ist er? Wo ist David? Suchend blickt sie sich um und findet ihn nicht weit entfernt an einem kleinen Fluss sitzend wieder. When I got through this vegetation, I found he was sitting, maybe waiting for me. Who knows? It looked as. Es sah so aus, als würde er auf mich warten. So I sat near him. Ich setzte mich neben ihn und da lag eine reife Frucht auf dem Boden. Held it towards him. Ich hob sie auf und bot sie ihm aus meiner ausgestreckten Hand an. And he looked directly into my eyes. Er sah mir direkt in die Augen. He didn't actually want it. Dann nahm er die Frucht aus der Hand. Er hatte keinen Hunger und legte sie zurück auf den Boden. But then he very gently squeezed my fingers. Aber danach ergriff er meine Hand und drückte ganz sachte meine Finger. Chimpanzees reassure each other. Das machen Schimpansen, wenn sie einander beruhigen oder Mut machen wollen. The amazing thing was we communicated perfectly. Wir verständigten uns auf eine perfekte Weise in einer sehr alten Sprache. Einer Sprache, die es lange vor unserer gesprochenen Sprache gab. And we understood each other. Wir verstanden einander. Er wusste, dass ich ihm auf freundschaftliche Art etwas angeboten hatte. Und ich verstand, dass er es im Moment nicht wollte, aber dass er wusste, dass ich es gut meinte. Louis Leakey, den Jane über ihre Beobachtungen immer auf dem Laufenden hält, ist sich der großen Bedeutung ihrer Arbeit bewusst. Er drängt sie dazu, nach Cambridge zu gehen, um eine Doktorarbeit zu schreiben, damit ihre Forschungen in Gombe von der Wissenschaft ernst genommen werden. Nur ungern verlässt Jane 1961 den Regenwald und geht zurück ins kalte England. Sie hat die ganze Zeit über das Gefühl, etwas zu verpassen. Was David Greybeard wohl gerade macht, fragt sie sich. Und wie mag es Flo und ihrer Tochter Fifi ergehen? Werden sie sie noch erkennen, wenn sie wieder in Gombe ist? An der Universität eckt sie bei all ihren Professoren an, denn sie hat den Schimpansen Namen gegeben, nicht wie sonst in der Verhaltensforschung üblich Nummern. An der Universität verlangt man Zahlen, Statistiken, Fakten, die für alle Schimpansen gelten. Aber so wie kein Mensch dem anderen gleicht, so ist auch jeder Schimpanse eine unverwechselbare Persönlichkeit. Und Zahlen und Statistiken allein werden den Tieren nicht gerecht. Jane lässt sich auch von den Schwierigkeiten an der Uni nicht kleinkriegen. Sie hat gelernt, dass es dazugehört, durchzuhalten, wenn man seinen Lebenstraum leben möchte. Well, all through my life there have been major problems. Mein ganzes Leben hindurch begegneten mir Probleme. And it would have been quite easy, I think, to give up the chimp study, because in the early days. Am Anfang wäre es mit Sicherheit leichter gewesen, die Schimpansenstudie einfach aufzugeben. Denn die Tiere liefen ja einfach immer nur davon. And it was depressing. Das war sehr frustrierend und ich nehme an, dass einige Menschen in der Situation aufgegeben hätten. Ich hätte auch schon aufgeben können, überhaupt nach Afrika zu gehen. Denn viele Leute erzählten mir, dass das unmöglich sei. Afrika sei nichts für Mädchen. Und als ich dann nach Cambridge an die Universität ging, da sagte man mir, dass ich Schimpansen keine Namen geben dürfte. Sie sollten Nummern kriegen und sie hätten auf gar keinen Fall Persönlichkeit oder gar Gefühle. Ich nehme an, da hätte ich auch einfach nur tun können, was alle anderen zu der Zeit taten. Aber ich hatte schon immer diese große Entschlossenheit, meinen Weg weiterzugehen. Ich nehme an, das hat viel damit zu tun, wie meine Mutter mich erzogen hat. J Jane ist heilfroh, als sie die Doktorarbeit endlich geschafft hat und nach 6 Monaten wieder zurück nach Gombe gehen darf. Die Schimpansen haben sie nicht vergessen. Bereits am ersten Tag besucht David Greybeard sie an ihrem Zelt. Sie traut kaum ihren Augen. Selig nimmt Jane ihre Forschungsarbeit wieder auf. Die Geschichte von der jungen Frau, die mit Menschenaffen im Dschungel lebt, stößt weltweit auf riesiges Interesse. Als der National Geographic einen Zeitungsartikel mit dem Titel »Mein Leben unter wilden Schimpansen« von ihr veröffentlicht, ist die Auflage in kürzester Zeit ausverkauft. Muss sogar noch einmal nachgedruckt werden. Die Menschen wollen mehr über das Schimpansenmädchen erfahren. Louis Leakey kündigt Jane per Brief einen Fotografen und Filmemacher an, der ihre Arbeit dokumentieren soll. In einem Brief an Janes Mutter Van schreibt Leakey zur gleichen Zeit: Ich habe genau den richtigen Ehemann für Jane gefunden. Hugo von Lawick, ein in Indonesien geborener Niederländer, ist in Tiere fast so vernarrt wie Jane. Es zeigt sich sehr schnell, dass David Greybeard nichts gegen seine Anwesenheit in Janes Camp einzuwenden hat. Bereits am ersten Tag kann Hugo Aufnahmen von David und 2 weiteren Männern machen. Das hätte Jane nie für möglich gehalten. Die Schimpansen haben überhaupt keine Angst vor Hugos monströser Filmausrüstung. Jane zeigt Hugo all ihre Lieblingsplätze, von wo aus sie gemeinsam die Schimpansen beobachten. Er war mit mir an verborgenen, unzugänglichen Plätzen gewesen, von denen ich geglaubt hätte, dass sie nie ein anderer Weißer betreten würde. Wir hatten gemeinsam unter der Sonne gebraten und im Regen unter dem notdürftigen Kunststoffdach gezittert. Ich wusste, dass ich in Hugo einen verwandten Geist gefunden hatte. Die beiden verlieben sich ineinander. 1964 heiraten sie. Die Hochzeitsreise fällt aus, weil die frisch Verheirateten die Nachricht erhalten, dass die lebenskluge Schimpansenmutter Flo wieder ein Baby bekommen hat. Sie können es kaum erwarten, das Kleine zu sehen, und eilen zurück nach Gombe. Die nächsten Jahre sind sehr arbeitsreich. Hugo und Jane bauen in Gombe ein Forschungszentrum auf. 1964 ziehen die ersten wissenschaftlichen Assistenten ein. Ihnen folgen im Laufe der nächsten Jahre viele weitere. Alles, was Jane anpackt, gelingt ihr. Sie erhält viel Anerkennung. Das Glück ist perfekt, als 1967 Janes Sohn Hugo geboren wird. Wie sie es bei den Schimpansenmüttern gesehen hat, lässt sie ihn nie lange schreien und trägt ihn überall mit sich herum. Sie bemerkt, dass Hugo dieselben Spiele liebt wie Schimpansenkinder. Auch er richtet Chaos in Ameisenhaufen an. Auch er dreht sich um sich selbst, bis ihm schwindelig wird und er lachend auf den Po fällt. There's very little difference between chimpanzee and human children until human children begin to talk. Es gibt nur sehr wenig Unterschiede zwischen Menschenkindern und Schimpansenkindern bis zu dem Zeitpunkt, wenn Menschenkinder anfangen zu sprechen. Das unterscheidet uns mehr als alle anderen Dinge sonst von Schimpansen, unsere Sprache. So that children begin asking questions. Kinder fragen nach Dingen und die Erwachsenen erklären sie ihnen. Menschenkindern können Dinge erklärt werden, die nicht zu sehen sind. Sie erweitern so immer mehr ihre Vorstellung von der Welt über ihren unmittelbaren Horizont hinaus. Und das können Schimpansenkinder nicht. Alles ist gut. Aber in jedem Leben gibt es auch Schwierigkeiten, gibt es Kummer und finstere Momente. Und auch Jane muss dies erfahren. 1974. Das Gombe-Forschungszentrum ist auf 100 Mitarbeiter angewachsen. Studenten, tansanische Helfer, ihre Familien und Wissenschaftler leben hier. Jeden Abend kommen alle zum Essen zusammen und tauschen sich über die Beobachtungen des Tages aus. Eines Abends berichtet ein Forscher von einem Angriff von 6 Schimpansen der Horde auf einen einzelnen Schimpansen, der sich neuerdings mit einer Gruppe der Horde in einem anderen Tal weiter im Süden aufhält. Anscheinend möchte diese südliche Gruppe eine eigene Gemeinschaft bilden. Der Forscher, der den Angriff beobachtet hat, sagt, die 6 Schimpansen aus dem Norden hätten den Schimpansenmann aus dem Süden bestimmt 10 Minuten lang verprügelt, getreten und gebissen, bis er blutend und kreischend auf der Erde liegen geblieben sei. Jane mag die Geschichte erst nicht glauben. Aber es ist nur der Anfang. Das zweite Opfer war ein Männchen namens D. D wurde in einem 20-minütigen Kampf von Jomeo, Sherry und Everett schwer verletzt. D wurde ausgemergelt und mit etlichen Wunden einen Monat nach dem Angriff zum letzten Mal gesehen. Danach verschwand er für immer. Die Revierkämpfe zwischen den beiden Gruppen arten in einen regelrechten Krieg aus. In den nächsten Jahren kommt es zu weiteren brutalen Überfällen auf die Mitglieder der abtrünnigen Gruppe, die Jane allesamt zutiefst verstören. Am härtesten trifft es Jane, als es Goliath erwischt, den inzwischen stark gealterten Freund von David Greybeard, der mit der abtrünnigen Gruppe nach Süden gegangen ist. Goliath war schwer verletzt. Es gelang ihm, sich aufzusetzen, aber er zitterte heftig. Die Forscher beobachten bei den Schimpansen Patrouillen, die auf der Suche nach dem Feind den Wald durchkämmen. Sie sehen Schimpansen auf der Flucht voreinander, werden sogar Zeugen von im Normalfall undenkbaren Angriffen von ausgewachsenen Männchen auf Kleinkinder und Weibchen der feindlichen Gruppe. Erst nach 4 Jahren, als nahezu alle Tiere der südlichen Gruppe getötet sind, endet der Krieg. Es sind die schwersten Jahre in Janes Leben. Sie ist immer der Überzeugung gewesen, dass Schimpansen besser als Menschen seien. Und nun entdeckte ich plötzlich, dass sie unter bestimmten Umständen genauso brutal sein konnten. Dass sie auch eine finstere Seite in ihrem Wesen hatten. Und das tat weh. Ich hatte jahrelang Mühe, mit dem neuen Wissen fertig zu werden. Nicht nur der Krieg der Schimpansen lässt Afrika für Jane in diesen Jahren in einem dunkleren Licht erscheinen. Auch die Menschen führen Krieg. Im Nachbarland Zaire, heute die Demokratische Republik Kongo, herrschen chaotische, bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Dort verhalten sich die Menschen nicht anders als die Schimpansen. Zum Glück sind Jane und ihre Studenten in Tansania in Sicherheit und können ungestört ihrer Forschung nachgehen. Aber in der Nacht des 19. Mai 1975 ändert sich mit einem Schlag alles. »40 Männer, Rebellen aus Zaire, legen mit einem Boot am Strand von Gombe an. Von lauten Schreien geweckt, geht eine schwarze Parkwächterin an den See, um nach dem Rechten zu sehen. Sie wird sofort überwältigt. Unter vorgehaltener Pistole versuchen schwer bewaffnete Männer in Tarnkleidung, sie zu zwingen, die Rebellen zu den Unterkünften der Studenten zu führen. Sie weigert sich, kommt aber dennoch mit dem Leben davon, weil es den Rebellen gelingt, auch ohne ihre Hilfe 4 Studenten in ihre Gewalt zu bringen. Gefesselt werden die jungen Leute zum See gezerrt, dann fährt das Boot ab. Die Parkwächterin stoßen die Rebellen zurück an Land. Die schwarze Frau zieht ihr helles Nachthemd aus. Dann läuft sie verborgen im Dunkel der Nacht von Unterkunft zu Unterkunft und weckt alle auf. Jane ist außer sich vor Angst und Sorge um ihre jungen Studenten. Jemand berichtete, er hätte 4 Gewehrschüsse vom See her gehört. Und wir fürchteten nun, dass die Entführten getötet sein könnten. An diese qualvolle Zeit denke ich nicht gern zurück. Wochenlang hat Jane Angst um ihre Studenten. Es ist wie ein Albtraum. Endlich, Monate später, nach 10 Verhandlungen zwischen Rebellen und hochrangigen Regierungsvertretern, kommen alle Studenten wieder frei. Gombe gilt ab sofort als zu gefährlich für Weiße. Sie müssen die Station verlassen. Es ist wie die Vertreibung aus dem Paradies. Ist das Ende der Forschungsstation? Wird jetzt alles, was Jane mit so viel Liebe und Geduld aufgebaut hat, mit einem Schlag zerstört? Wie gerne würde sich Jane Rat von ihrem väterlichen Freund Louis Leakey holen. Aber Louis ist seit 3 Jahren tot. Am 30. September 1972 starb er in London an einem Herzleiden. Wie soll es nun weitergehen? Jane denkt in dieser schlimmen Zeit viel an die kämpferische Amerikanerin Diane Fossey. Louis Leakeys anderes Affenmädchen. Diane erforscht im Nachbarland Ruanda die letzten freilebenden Berggorillas. Was würde Diane in ihrer Situation wohl tun? Auch sie muss jeden Tag dafür kämpfen, dass ihr Lebenswerk nicht zerstört wird. Ihr Kampf geht auf Leben und Tod. Diane Fossey begibt sich 1967, ebenfalls mit der Unterstützung von Louis Leakey, in die Virunga-Vulkanberge im Grenzland zwischen dem Kongo, Uganda und Ruanda, in deren schwer zugänglichen Höhen die letzten Berggorillas leben. Es gibt zu diesem Zeitpunkt weltweit nur noch etwa 240 dieser sanften Riesen, wie Diane sie nennt. Und immer noch machen Wilderer Jagd auf sie. In Ruanda auf 3330 Metern Höhe, fernab der Zivilisation, errichtet sie ihre Forschungsstation, Karisoke, gelegen zwischen den Bergen Mount Visoke und Mount Karisimbi. Ihren Eltern schreibt die Frau, die zu Hause dafür bekannt war, schicke Klamotten und ausgefallene Restaurants zu schätzen, gut gelaunt: Macht euch keine Sorgen um mich. Ich habe es in Washington, New York und London gepackt. Ich kann alles überleben. Als spürten sie, wie willkommen sie hier sind, zieht die Station Karisoke mit der Zeit viele Tiere an. Eines von Dianes Haustieren wird der freche Affe Kima, dem sie das Leben rettet, indem sie ihn auf einem Markt freikauft. Regelmäßig bringt er in ihrer Hütte alles durcheinander. Er pinkelt sogar auf ihre Schreibmaschine. Und sie liebt ihn trotzdem. Dann hat sie einen Hund, Cindy, ein Boxerweibchen. Und 19 Hühner, die das Camp mit frischen Eiern versorgen. Gelegentlich besuchen sie Elefanten. In der Nacht kommen sie so dicht an Dianes Zelt heran, dass sie hören kann, wie ihre Mägen grummeln und knurren. Drei Elefanten hatten herausgefunden, dass sich die Zeltstäbe sehr gut zum Scheuern ihrer Flanken eigneten. Und einer hinterließ ein Häufchen, unmittelbar vor der Veranda des Zeltes. Im hochgelegenen Regenwald der Virunga-Vulkanberge ist es kalt, neblig, dunkel und feucht. Jeden Tag regnet es mehrere Stunden. Die Hänge sind matschig und rutschig. Die Bäume, die Diane erklettern muss, um nach den scheuen Tieren Ausschau zu halten, äußerst glitschig. Diane, die Asthma hat und dazu noch unvernünftigerweise eine starke Raucherin ist, fällt die Suche nach den Gorillas in der dünnen Höhenluft äußerst schwer. Alle paar Schritte bleibt sie stehen und japst nach Luft. Dichte Nebelschwaden nehmen ihr häufig die Sicht. Manchmal hört sie in der Nähe Gorillas, scharfe Schreie zerreißen dann die Luft. Dazu hallt das rhythmische Brustgetrommel des ranghöchsten Tieres, eines Silberrückens, im Wald wieder. Dann und wann sieht sie aus sicherer Entfernung die riesigen schwarzen, ledergesichtigen Menschenaffen im grünen Pflanzendickicht. Danach vergehen wieder Wochen, ohne dass die Tiere in Sicht kommen. Nachdem Diane zu Beginn versucht, die Tiere aus einem Versteck heraus zu beobachten, folgt sie Jane Goodells Strategie. Jane und Diane tauschen sich, so oft sich die Gelegenheit dafür ergibt, über ihre Arbeit aus. Sie wählt einen weithin sichtbaren Beobachtungsposten. Das funktioniert gut. Die Tiere fliehen nicht mehr vor ihr. Wie Jane gibt auch sie den Tieren Namen, sobald sie die einzelnen Gorillas auseinanderhalten kann. Brahms und Beethoven, Puck und Peanuts, Macho und Marquesa. Dann entschließt sie sich, den Versuch zu wagen, sich den Tieren auf eine Weise zu nähern, als gehöre sie zu ihnen. Anfangs macht sie den Fehler, das Brustgetrommel nachzuahmen, indem sie sich auf die Beine schlägt. Da nehmen die Berggorillas sofort reißaus. Brusttrommeln bedeutet, dass eine Gefahr droht. Es löst große Aufregung aus. Wie Jane kann auch Diane all diese Dinge nicht aus einem klugen Buch lernen, sondern muss selbst herausfinden, wie sie das Vertrauen der Tiere gewinnen kann. Fehler sind dabei unvermeidlich. Einmal schleicht sie sich, einen steilen Abhang hochkraxelnd, an eine Gruppe an. Der führende Silberrücken bemerkt ihr Kommen und ist augenblicklich in Alarmbereitschaft. Als Diane dann vor der Gruppe auftaucht, schreien die fünf Männer der Gruppe wie auf ein Kommando aggressiv auf sie ein. Ein ohrenbetäubender Lärm. Dianes Herz steht für einen Moment still. Die Riesen stürmen auf sie zu. Das Haar steht ihnen zu Berge. Ihre Eckzähne sind entblößt. Ein penetranter Angstgeruch geht von ihnen aus. Wie bei allen Angriffen war ich auch bei diesem selber schuld, weil ich mich angepirscht hatte, ohne mich zu erkennen zu geben. Diane sinkt zu Boden. Sie macht sich ganz klein. Die Gorillas kesseln sie ein. Kein Zweifel, sie sind bereit, den Eindringling mit Gewalt aus ihrem Revier zu vertreiben. Eine halbe Stunde lang brüllen die Männer los, wenn sie auch nur die kleinste Bewegung macht. Schließlich kaut die Forscherin, so demütig es nur geht, in dieser Situation muss sie dann nicht besonders viel schauspielern, auf einem Selleriestrunk herum. Misstrauisch sehen ihr die Gorillas dabei zu. Irgendwann verschwinden sie dann hangaufwärts und lassen Diane als zitterndes Bündel zurück. Aus dieser Erfahrung zieht sie die richtigen Schlüsse. Jetzt nähert sie sich den Gorillas weithin sichtbar auf allen Vieren, kratzt sich den Rücken, kaut auf einem Strunk wildem Sellerie herum, macht die behaglichen Grunz- und Rülpslaute der Tiere nach und hält den Kopf demütig gesenkt, denn wie wir Menschen empfinden auch Gorillas direktes Anstarren als Bedrohung. Mit dieser Methode hat Diane endlich Erfolg. Die Berggorillas vertreiben sie nicht mehr aus ihrem Familienverband. Innerhalb eines Jahres lassen die Tiere es zu, dass Diane bis auf 5 Meter an sie herankommt. Berggorillas leben in Gruppen von etwa 15 Tieren. Chef der Familie ist der ranghöchste Silberrücken. Sobald ein Gorillamann voll ausgewachsen ist, entwickelt er auf dem Rücken silbrig-weißes Haar, daher der Name. Zu einer typischen Gorillagruppe gehören meist der erwachsene Bruder des Anführers, sein Halbbruder oder sein Neffe, mehrere weibliche Tiere und deren Kinder. Die männlichen Verwandten des Patriarchen müssen Wächterfunktionen übernehmen. Etwas abseits der Gruppe stehen sie auf ihrem Posten und schlagen Alarm, wenn sie Gefahr wittern. Die Gruppe unternimmt alles im Familienverband. Sie essen, spielen, ruhen und wandern gemeinsam. Die Rülpserei ist die üblichste Verständigungsart innerhalb der Gruppe. Dauert sie länger an, so drückt sie Behagen aus. Durch eine verkürzte Version können Jungtiere zur Ordnung gerufen werden. Berggorillas sind Vegetarier. Sie ernähren sich von den Pflanzen des Regenwaldes. 3,50 Meter hoch wachsen hier allein die Selleriestauden, die die Gorillas besonders lieben. Mit großer Zärtlichkeit gehen die erwachsenen Tiere mit den Kindern um. Ein Baby oder Kleinkind kann selbst auf dem Anführer unbesorgt herumtoben und ihm die Nase platt drücken. Er wird eher mit dem Kleinen spielen, als ihm etwas antun. Berggorillas lieben es, zu kitzeln und gekitzelt zu werden, beobachtet Diane. Innerhalb der Gruppe gibt es kaum aggressives Verhalten. Wenn jedoch ein Tier der Gruppe angegriffen wird, dann verteidigen die anderen Gorillas das Familienmitglied bis aufs Blut. Ein Zoo, der ein Gorilla-Baby anfordert, muss in Kauf nehmen, dass dafür eine ganze Familie sterben muss. Je mehr Diane über die Tiere lernt, desto mehr liebt sie sie. Ich singe meinen Gorillas manchmal etwas vor. Und sie scheinen nie genug davon zu kriegen. Sie finden Hello Dolly ziemlich gut. Aber bei alten Westernliedern wie Cool Clear Water flippen sie regelrecht aus vor Begeisterung. Wenn sie bei ihnen ist, ist Diane glücklich. Ganz anders, als sie sich unter Menschen fühlt. Die Gorillas werden zu ihrer Familie. Stundenlang kann sie über sie berichten. Über ihre richtige Familie und ihre Kindheit spricht sie dagegen nur ungern. Dianes Eltern lassen sich scheiden, als sie 5 ist. Ihre Mutter heiratet daraufhin den Unternehmer Richard Price, der Diane nicht adoptiert und der es bis zu ihrem 10. Lebensjahr nicht einmal duldet, dass sie mit ihrer Mutter und dem Stiefvater gemeinsam am Tisch das Essen einnimmt. Sie muss allein in der Küche essen. Diane ist schon als Kind tierverrückt. Aber nicht einmal einen Hamster darf sie halten. Viel zu dreckig, urteilt ihr Stiefvater. Obwohl er reich ist, ist er ihr gegenüber knauserig. Diane muss während ihrer Ausbildung viele Jobs annehmen. Mit allen Mitteln versuchen die Eltern, sie davon abzuhalten, nach Afrika zu gehen. Dianes Tierliebe macht ihnen Angst. Sie verstehen sie nicht und lehnen sie daher ab. Die Gorillas dagegen, so empfindet es Diane, nehmen sie so an, wie sie ist. Als es ihr dank ihrer unendlichen Geduld und Beharrlichkeit nach etwa 2 Jahren gelingt, das Vertrauen der Tiere zu erlangen und ein Tier, das sie Peanuts genannt hat, sie sachte an der Hand berührt, da ist sie unfassbar glücklich. Meines Wissens war es das erste Mal, dass ein wilder Gorilla mit einem Menschen Händchen gehalten hat. In meiner Aufregung fing ich vor Glück an zu weinen. Von diesem Tag an ist Diane bei den Gorillas ein willkommener Gast. Die Gorillamütter lassen sie ihre Babys halten. Und einige Silberrücken groomen sie. Untersuchen mit ihren Fingern, die den menschlichen Fingern so gleichen, aber dick wie Bananen sind, ihr schönes langes Haar. Die Fotos, die davon verbreitet werden, machen Diane weltberühmt. Besonders gern hat sie die Gruppe von Onkel Bert. Nach ihrem Lieblingsonkel hat sie den ranghöchsten Silberrücken dieser Gruppe benannt. Das Tier, das Diane am meisten ins Herz schließen sollte, ist Digit. Ein zufriedenes, ausgeglichenes Gorillakind, das die anderen Familienmitglieder aus Onkel Birds Gruppe mit seiner Lebensfreude anzustecken scheint. Das Gorillamännchen Digit verliert als Fünfjähriger seine Mutter und später auch noch seine Geschwister. In der Gruppe gibt es nun keine gleichaltrigen Tiere mehr. Digit erwählt Diane zu seinem Spielkameraden. Wenn sie sich der Gruppe nähert, lässt er sich auf den Rücken fallen und strampelt fröhlich mit den Beinen, um sie zum Spielen aufzufordern. Er sieht so aus, als würde er jeden Tag sehnsüchtig auf ihren Besuch warten. Er lud mich oft zum Spielen ein und sah mich lächelnd an, als wollte er sagen, du schaffst es eh nicht, mir zu widerstehen. Ich fürchte, in solchen Momenten löste sich meine wissenschaftliche Distanz in Luft auf. Diane möchte nicht, dass sich Digit zu sehr an Menschen gewöhnt. Meist geht sie nicht direkt auf ihn zu, sondern wählt ihren Beobachtungsposten ein paar Meter weiter entfernt von der Gruppe. Aber schon nach wenigen Minuten spürt sie einen Arm auf ihrer Schulter und sieht in Digits nachdenkliche, warme, braune Augen. Er tätschelt ihr den Kopf. So hoch in den Bergen ist es fast immer bitterkalt, daher genießt Diane die Körperwärme ihres Freundes und bettet ihren Kopf in seinem Schoß. So könnte sie stundenlang daliegen. Sie fühlt sich geborgen in dieser außergewöhnlichen Freundschaft. Mit der Zeit liebt Diane Digit mehr als jeden Menschen, den sie je gekannt hat. 1969, Diane ist 18 Monate in Carisoke, muss sie zu ihrem Entsetzen erleben, wie eine ganze Gorilla-Familie mit 10 erwachsenen Tieren mit behördlicher Genehmigung niedergemetzelt wird, weil der Kölner Zoo ein Gorilla-Baby bestellt hat. Zu allem Übel ist auch der kleine Gorilla, um dessen Willen die ganze Familie sterben musste, bei der Fangaktion verletzt worden. Eiter floss aus Verletzungen an Kopf, Handgelenken und Knöcheln und aus tiefen Einschnitten, die offensichtlich von Drahtfesseln herrührten. Ich war entsetzt. Diane bekommt die Aufgabe, das verschreckte und inzwischen auch noch halb verhungerte Gorilla-Waisenkind aufzupäppeln. Später kommt noch ein zweites Waisenkind dazu. Am liebsten würde sie die beiden Kleinen wieder auswildern. Aber sobald die Waisenkinder wieder bei Kräften sind, nehmen die Behörden sie ihr weg und schicken sie in dunklen Kisten nach Deutschland zum Kölner Zoo. Beide Tiere sterben dort, trotz intensiver Pflege. Kein Berggorilla wird je in Gefangenschaft gehalten werden können. Diane fragt sich, was sie tun würde, sollte ihrem Freund Digit eines Tages etwas zustoßen. Das könnte sie nicht verkraften. So viel ist ihr klar. Mehr als die wenigen von den Behörden genehmigten Jagdzüge hasst sie die Wilderer und Fallensteller. Auf ihrer Suche nach den Berggorillas hat sie oft das Geschrei der Wilderer und das Bellen ihrer Hunde gehört, die gerade dabei waren, Wild aufzustöbern und zu Tode zu hetzen. In den 18 Jahren, die Diane in Carisoke lebt, muss sie zusehen, wie die Elefanten des Parks von den Wilderern gänzlich ausgerottet werden. Abgesehen davon, dass die Antilopen, die sich in den Drahtschlingen verfangen, unsagbar leiden müssen, geraten gelegentlich auch Gorillas in diese Fallen. Sie können sich zwar daraus befreien, sterben aber häufig qualvoll, manchmal erst nach Monaten, an den Verletzungen, die sie sich dabei zuziehen. Diane wird zur erbitterten Feindin der Wilderer. Sie geht dazu über, die Fallen mit ihren Helfern systematisch zu zerstören. Ein paar Mal verfängt sie sich selbst in den Schlingen. Einmal rutscht sie in eine 2,5 Meter tiefe Fallgrube. Doch sie macht verbissen weiter. Eine Schlinge zu finden und unschädlich zu machen, bevor ein Opfer stranguliert ist, tut wohl. Oft sind die Fallen so gut getarnt, dass ich nach mehrstündigem Suchen um mich herum überall eingebildete Fallen sah. Zahllose Tiere werden von Diane befreit und, wenn nötig, gesund gepflegt. Im Wald stellen die Fallensteller magische Kreuze auf. Diane weiß, was das heißt. Sumu, ein afrikanisches Wort für Gift, das in Zentralafrika schwarze Magie bedeutet. Die Fallensteller wünschen ihr den Tod. Ihre einheimischen Helfer haben große Angst vor dem Zauber. Diane lacht bloß. Der Glaube an Magie kostet viele Silberrücken das Leben. Die Batwa essen nicht ihr Fleisch, jagen sie aber dennoch. Sie brachten die Silberrücken wegen ihrer Ohren, Zungen, Hoden und kleinen Finger um. Diese Teile, gemischt mit Zutaten eines Zauberdoktors, wurden zu einem Gebräu verarbeitet, das dem Empfänger die Männlichkeit und die Stärke des Silberrückens verleihen sollte. Der Lebensraum in dem überbevölkerten Land Ruanda ist für Menschen wie Gorillas gleichermaßen knapp. Damit ihre Familien überhaupt etwas essen können, bauen einige Menschen verbotenerweise im Nationalpark Gemüse an und roden zu diesem Zweck die Bäume. Andere dringen zum Holzsammeln in den Lebensraum der Gorillas ein. Ein weiteres großes Ärgernis sind die Viehhirten, die ihre Rinder widerrechtlich im Park weiden. Diane stößt auf taube Ohren, als sie den Rückzug der Herden fordert. Es gibt 12 Parkwächter im Nationalpark. Und was tun die dagegen? Nichts. Von Tag zu Tag wird Diane zorniger. Schließlich nimmt sie den Schutz des Parks selbst in die Hand. Sie stiehlt Vieh, treibt die Herden auseinander, verursacht Chaos. Die Hirten sind wütend, ziehen aber nicht davon. Da erhöht sie den Druck. Sie ergreift ein Gewehr und schießt mehrere Rinder ab. Einige Kugeln schwirren nur knapp an den Viehhirten vorbei. Dass sie sich Feinde unter der ansässigen Bevölkerung macht, ist ihr egal. Sie tut das alles für Digit und die anderen, die für sie vollkommensten und wunderbarsten Geschöpfe der Welt. Nach 4 Jahren Kampf hat sie gewonnen. Die Viehhirten verlassen mit ihren Herden den Nationalpark, um der verrückten weißen Frau aus dem Weg zu gehen. Jahrelang habe ich viele Beobachtungstage dafür geopfert, Vieh aus dem Park zu treiben. Bei Naturschutzfragen in festgelegten Nationalparks gibt es keine Kompromisse. Auch Diane bekommt, wie Jane, durch Louis Leakeys Vermittlung die Möglichkeit, in Cambridge ihre Doktorarbeit zu schreiben, ohne vorher ein langes Studium hinter sich bringen zu müssen. Danach entsteht in Karisoke, genau wie in Gombe, eine richtige Forschungsstation. Doch die Studenten, die nach Karisoke kommen, erwartet kein leichtes Leben. Von 18 Studenten geben 15 nach kürzester Zeit auf. Diane fordert von den jungen Leuten Dinge, auf die sie nun wirklich nicht vorbereitet sind. Sie schickt sie unentwegt los, um Fallen zu zerstören. Die Studenten müssen fast mehr auf Patrouille gehen, als dass sie beobachten dürfen. Diane drückt ihnen schwere Waffen in die Hände. Wenn sie einen Wilderer sehen, sollen sie ihn gefangen nehmen und zu ihr bringen. Was dann geschieht, ist eine regelrechte Horrorshow. Diane hat für eine Unsumme lebensechte, grausig aussehende Masken erstanden. Damit jagt sie den Wilderern Angst ein. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so wütend gewesen bin. Ich stürze mich auf die Fallensteller mit blankem Hass. Ich trug meine gorillaartige Horrormaske, hatte meine Kamera in der einen Hand, eine Wasserpistole in der anderen und Tränengas in meiner Tasche. Diane stolziert vor den Fallenstellern hin und her. Sie fuchtelt mit den Armen und kreischt mit furchterregender Stimme. Ich bin die Göttin der Berge und ich werde mich an dir dafür rächen, dass du meine Kinder getötet hast. Das Ergebnis war spektakulär, muss ich sagen. Sie rannten davon, als wäre die Hölle hinter ihnen her. Je mehr sie erlebt, wie viel Leid den Tieren in Afrika zugefügt wird, desto extremer und menschenfeindlicher wird Diane. Sie ist furchtbar reizbar, schreit viel herum, ist schwer zufriedenzustellen, explodiert wegen Kleinigkeiten. Ihre Studenten haben es nicht leicht mit ihr, vor allem wenn wieder einmal ein Berggorilla das Opfer von Wilderern geworden ist. Dann ist sie tagelang nicht ansprechbar. Sie meidet, wenn es irgend geht, den direkten Kontakt mit den Studenten. und wohnt abseits von ihnen in einer Hütte. Anders als unter Gorillas fühlt sie sich unter Menschen einsam. Die Einheimischen haben ihr den Namen Niira Machabeli gegeben. Übersetzt heißt das, die alte Frau, die ohne einen Mann allein im Wald lebt. Sie hat keinen Menschen, der ihr wirklich nahesteht. Oh Gott, ich fühle mich so allein. Es schmerzt fast körperlich. Wenn Digit und die anderen nicht wären, käme ihr das Leben unerträglich vor. Sommer 1977. Digit hat innerhalb der Gruppe von Uncle Bert inzwischen die wichtige Funktion des Wächters übernommen. Etwa 30 Meter von der Gruppe entfernt wacht er unermüdlich über ihre Sicherheit. Das Weibchen Simba gesellt sich für einige Zeit zu ihm. Digit und Simba haben großes Interesse aneinander. Diane weiß, was es bedeutet, als Simba nach einiger Zeit die Gesellschaft der anderen meidet und ihre Zeit nur noch mit Nahrungssuche verbringt. Das Weibchen erwartet Nachwuchs von Digit. Es ist eine harmonische Zeit für Uncle Birds wachsende Familie. Sonnenbaden, Spielen, Fressen. Das sind die Beobachtungen des Sommers. Ein Gefühl des Friedens breitet sich in Diane aus. Alles ist okay hier, besonders mit den Gorillas. Ich habe auch den ganzen wissenschaftlichen Mist zu Ende gebracht. Papierkram und ganze Buchkapitel. Und jetzt kann ich wieder jeden Tag in die Berge gehen. Doch der Frieden währt nicht lange. Ein halbes Jahr später ist der schlimmste Tag in Dianes Leben gekommen. Am 1. Januar 1978 klopft ihr afrikanischer Mitarbeiter, der baumlange Nemeye, an ihre Tür und berichtet besorgt, dass er Uncle Birds Gruppe nicht finden kann. Den ganzen Tag habe er nach ihr gesucht. Schließlich habe er im Wald eine Blutspur entdeckt. Außerdem sei der Kot der Gorillas dünnflüssig, fast wässrig gewesen. Ein Zeichen dafür, dass die Tiere hohen Stress hatten. Diane ist alarmiert, fürchtet das Schlimmste. Zusammen mit Nemeye, ihrem studentischen Mitarbeiter Ian Redmond und anderen Helfern macht sie sich auf die Suche. Ian ist es, der Digit schließlich entdeckt, tot, abgeschlachtet. Der Boden ist blutgetränkt, den Kopf haben sie ihm abgehackt, auch die Hände. Ein grauenvoller Anblick. Digit ist Wilderern zum Opfer gefallen. Ian rennt so schnell er nur kann zurück zu Diane, um sie vor dem grausigen Anblick zu schützen. Aber vergebens. Diane lässt sich zu der Stelle führen, an der Digit liegt. Digit, der so lange als Wächter für seine Gruppe lebenswichtig war, wurde am 31.12.1977 von Wilderern umgebracht, während er Wache hielt. An diesem Tag empfing Digit 5 tödliche Speerwunden. Er hielt 6 Wilddiebe und ihre Hunde auf, damit seine Familie, einschließlich seiner Gefährtin Simba und ihres ungeborenen Kindes, in die Sicherheit der Wieso-Gehänge entfliehen konnten. Digits letzte Schlacht war einsam und heldenhaft. Wie einen Film hat Diane die vielen wunderbaren Momente mit Digit noch einmal vor Augen. Etwas zerbricht in diesem Moment in ihr und wird nie wieder heil. An diesem Tag jedoch weint sie nicht. Sie ist kontrolliert wie ein Roboter, gibt mit unnatürlich ruhiger Stimme Anweisungen, was mit Digit geschehen soll. Ich habe versucht, mir die Vorstellung zu verbieten, welche Qual und Pein Digit ausgestanden haben muss. Es gibt Augenblicke, in denen man die Tatsachen nicht akzeptieren kann, aus Angst, daran zugrunde zu gehen. Der tote Gorilla wird von den Helfern zur Station getragen und ein paar Meter neben Dianes Hütte begraben. 3 Monate und 7 Tage nach Digits Tod kommt sein Kind Mvelu auf die Welt. So lebt ein winziger Teil von ihm weiter. Diane beschließt, dass Digit nicht umsonst gestorben sein soll. Sie macht seine Ermordung weltweit bekannt und gründet eine Stiftung, den Digit Fund. Die großzügig fließenden Spendengelder nutzt sie, um die Patrouillen im Park zu verstärken. In 1,5 Jahren zerstören ihre Männer 4000 Fallen. Die Wilderer und Fallensteller wünschen ihr die Pest an den Hals. Die Fallensteller wollen mich hier weghaben. Unbedingt. Mir wurde erzählt, dass ich auf ihrer Todesliste stehe. Aber das macht mir keine Angst. Ich bin gut bewaffnet. Und dann kommt der Tag, an dem einer ihrer zahllosen Feinde es nicht mehr beim Verwünschen belässt. Ausgerechnet ein Weihnachtstag. In der Nacht des 26. Dezember 1985 wird Diane in ihrer Hütte im Karisoke-Forschungszentrum auf brutale Weise ermordet. Jemand hat ihr den Schädel zertrümmert. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Der in Frage kommende Täterkreis ist riesig. Wilderer, Fallensteller, Viehhirten oder sogar einer ihrer Mitarbeiter, die sie ja auch nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst hat. Darüber hinaus hat sie ihre Nase in alles Mögliche gesteckt. Sie war Elfenbeinhändlern auf der Spur und sammelte Beweise gegen Tierhändler, die illegal Tiere ausführen. Diane Fossey war eine Frau, die für den Schutz der Tiere keinem Streit aus dem Weg ging. Am letzten Tag des Jahres 1985 wird Diane neben Digit begraben. Bedeutet das nun das Ende für die Berggorillas? 2 Jahre später wird in Hollywood ein Film über Diane Fosseys Leben gedreht, Gorillas im Nebel. Der Film löst eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Viele Menschen spenden Geld. Inzwischen, mehr als 20 Jahre nach Dianes Tod, hat sich viel geändert. Die Menschen in Ruanda setzen sich sehr für das Weiterleben der Berggorillas ein. Insgesamt gibt es auf der Welt heute wieder etwa 700 Berggorillas. Ein kleiner, bescheidener Grund zur Hoffnung, auch wenn ihr Bestand noch immer gefährdet ist. Dass die Berggorillas heute noch existieren, verdanken sie ohne jeden Zweifel Diane Fosseys Kampf. Sie wäre bestimmt glücklich, wenn sie von den jüngsten Entwicklungen wüsste. Kehren wir zurück zu Jane Goodall und ihren Schimpansen. Auch der Lebensraum der Schimpansen wird immer kleiner. Noch vor 100 Jahren gab es in Afrika etwa 2 Millionen Schimpansen. Heute ist ihr Bestand auf 150.000 Tiere zurückgegangen und täglich werden es weniger. Schimpansen werden aufgrund ihrer engen Verwandtschaft zu uns Menschen zu wissenschaftlichen Zwecken benutzt. 15.000 Tiere werden allein in den USA in Labors gehalten. Jane ist über ihre Lebensbedingungen entsetzt. When a chimpanzee is born into a lab, the life is so different. Normalerweise bleibt ein Schimpansenbaby mindestens 4 Jahre bei seiner Mutter. Wenn ein Schimpansenbaby in einem Labor geboren wird, ist alles anders als in der Freiheit. Sie dürfen bei ihren Müttern bleiben, bis sie etwa 1 Jahr alt sind, manchmal ein wenig länger. Und dann werden sie aus dem winzigen Käfig, den sie bislang mit ihren Müttern bewohnt haben, herausgerissen und bekommen einen eigenen Käfig. Dieser neue Käfig ist im Normalfall sehr klein und trostlos. Und die Kinder, die bis dahin trotz der grauenhaften Lebensumstände einigermaßen fröhlich gewesen sind, verlieren von einem Moment auf den anderen ihren ganzen Lebenswillen. Sie bleiben irgendwie am Leben, aber ihre Augen wirken tot, wie erloschen. 1983 zeigt man Jane auf einem Schimpansenkongress einen Film über das Leben von Laborschimpansen. Da weiß sie, sie muss den Regenwald, sie muss Gombe verlassen. Ich habe den Regenwald, den ich mehr als alles auf der Welt liebte, verlassen, weil ich auf einer großen Konferenz feststellen musste, dass Schimpansen überall in Afrika ihren Lebensraum verlieren. Die Wälder werden vernichtet. Schimpansen werden mit Drahtschlingen gefangen von Wilderern. Überall lauern ihnen Berufsjäger auf. Denn Wildfleisch aus dem Busch lässt sich gut verkaufen. Schimpansen haben mir so viel gegeben. Ich habe von ihnen so viel gelernt, was uns heute hilft, die menschliche Natur besser zu verstehen. Dass wir nämlich Teil des Königsreichs der Tiere sind und keinesfalls davon abgetrennt. Und jetzt wollte ich den Rest meines Lebens dafür einsetzen, den Schimpansen zu helfen, in der Wildnis zu überleben. Oder ihr Leben in Gefangenschaft annehmlicher zu machen. Heute ist Jane Goodall 300 Tage im Jahr unterwegs. Sie hält überall auf der Welt Vorträge, spricht mit Politikern, sammelt Spendengelder, um Naturschutzprojekte in Gang zu bringen. Sie hat viele Mitstreiter gefunden und hat ein Institut gegründet, das Jane Goodall-Institut, das in vielen Ländern der Erde für den Tierschutz eintritt. Ich treffe Jane in Wien und kriege hautnah mit, was für einen unglaublichen Einsatz sich die über 70-Jährige Tag für Tag abverlangt. In der englischen Botschaft, in der mein Interview stattfindet, warten mehrere Kamerateams, Journalisten und Radioreporter auf sie. Ich weiß nicht, wann sie an diesem Morgen mit den Gesprächen angefangen hat. Jedenfalls gibt sie, während ich warte, zwei Interviews und nach mir nochmals welche. Dann ist eine kurze Mittagspause und danach hält sie 2 Stunden lang eine mitreißende Rede an der Uni in Wien. Die Augen der Zuschauer fangen an zu glänzen, während sie spricht. Mitmachen möchte man. Irgendwie mithelfen, dass in unserer Welt auch morgen noch Platz für wildlebende Tiere ist. Höchstens 1-2 Wochen im Jahr kann sie noch in Gombe verbringen. Die wissenschaftliche Arbeit wird jetzt dort von anderen Menschen ausgeführt. Sie ist in guten Händen. Natürlich denkt Jane noch oft an die Schimpansen von Gombe. Ich vermisse das Paradies. Zum Glück habe ich das Paradies immer dabei. In mir drin. Ich behalte es da. Was sie antreibt und ihr große Hoffnung gibt, ist ihr starker Glaube an die Kraft von Kindern. Kinder lieben Tiere. In fact, every human being makes a difference every day. Jeder einzelne Mensch kann jeden einzelnen Tag etwas zum Guten verändern. Our lives do matter. Schon kleine Dinge, die wir tun, können Veränderungen herbeiführen. We do each day do und ich weiß, es werden die Kinder sein, die die Welt verändern. I do know that these kids are changing the world. Jane hat schon mehrfach erlebt, dass Kinder Berge versetzen können. Kinder in Afrika haben Bäume gepflanzt. Kinder aus aller Welt sammeln Geld, damit der sibirische Tiger überlebt. Kinder in Europa setzen sich dafür ein, dass Legehennen größere Käfige bekommen. In 95 Ländern der Erde gibt es insgesamt 9000 Jugendgruppen des Jane Goodall-Instituts. Und überall verändern sie etwas zum Guten. Das Wichtigste ist, auf dem Weg niemals aufzugeben. So wie Jane nie klein beigegeben hat, wenn sich ihr Hindernisse in den Weg stellten. It's often been very, very difficult. Vieles in meinem Leben war sehr, sehr schwierig. The hardest part today. Aber das Schwierigste von allem ist, saving the die Welt zu retten. And I need all the kids to help. Und dazu brauche ich die Hilfe von allen Kindern. Auf Wiederhören bei Audible.